schreit sich wach, bis er kerzengerade im Bett sitzt, was ihm noch nie passiert ist. Gott sei Dank lebt er allein, weshalb ihn niemand hören kann. Zuerst weiß er nicht einmal, wo er sich befindet. Die verlassene Tankstelle kommt ihm wie die Wirklichkeit vor, das durch die Vorhänge dringende Morgenlicht dagegen wie ein Traum. An dem Royals-T-Shirt, mit dem er ins Bett gegangen ist, reibt er sogar die Hand ab, um die Schmiere abzuwischen, die von der aufgehobenen Haveline-Dose stammt. Am ganzen Körper hat er Gänsehaut und seine Hoden sind hochgezogen und fest wie Walnüsse. Dann nimmt er sein Schlafzimmer wahr und erkennt, dass nichts von allem wirklich war, so wirklich es ihm auch vorgekommen ist. Er streift das T-Shirt ab, schlüpft aus den Boxershorts und verzieht sich in das winzige Bad des Trailers, um sich zu rasieren und den Traum abzuduschen. Während er sich das Kinn einschäumt, denkt er, das Gute an bösen Träumen ist, dass sie nie lange dauern. Träume sind wie Zuckerwatte, sie schmelzen einfach dahin. Nur dass dieser Traum nicht schmilzt. Er behält nicht nur unter der Dusche seine Klarheit, sondern auch während Danny in eine frische Arbeitshose schlüpft und seinen Schlüsselring an der Gürtelschlaufe befestigt, und während er mit seinem Pickup zur Schule fährt, einem alten Toyota, der noch gut läuft, obwohl der Meilenzähler ziemlich bald wieder nur Nullen anzeigen wird, vielleicht schon im Herbst. Die Wilder High hat einen Parkplatz für Schüler und einen für Lehrer. Beide sind fast vollständig leer, weil vor einigen Wochen die Sommerferien angefangen haben. Danny fährt nach hinten und stellt seinen Wagen am üblichen Ort ab, ans Ende der Schulbusreihe. Da steht zwar kein Schild mit dem Hinweis, dass der Platz für den Hausmeister reserviert sei, aber alle wissen Bescheid. Es ist seine Lieblingszeit im Jahr, weil man da etwas erledigen kann, was erledigt bleibt, wenigstens eine Weile lang. Ein gebohnerter Boden im Flur glänzt noch nach einer Woche, vielleicht sogar nach zweien. Man kann in den Umkleiden für die Jungs und Mädchen den Kaugummi vom Boden kratzen. Was Kaugummi angeht, sind die Mädchen am schlimmsten. Er hat keine Ahnung, warum. Ohne es vor August erneut tun zu müssen. Frisch gereinigte Fenster nehmen keine jugendlichen Fingerabdrücke auf. Was Danny angeht, sind Sommerferien eine wunderbare Sache. An der Hinkle High im benachbarten County finden Sommerkurse statt, aber die haben auch drei Vollzeithausmeister, was ihnen gegönnt sei. Danny selbst hat immerhin zwei Jungen, die ihm Ferienjob halber zur Hand gehen. Der tüchtige Junge, Jesse Jackson, stempelt gerade ein, als Danny den Abstellraum betritt. Von dem anderen ist nichts zu sehen, wobei der nach Dannys Meinung eh kein Pfifferling wert ist. Hilltop, denkt er. Hilltop, Texaco. »Wo ist Pat?« Jesse zuckt mit den Schultern. Er ist schwarz, groß und schlank und er bewegt sich gut. Für Baseball und Basketball gebaut, nicht für Football. »Kein Schimmer. Sein Wagen steht noch nicht draußen. Vielleicht hat er beschlossen, sich einen Tag früher ins Wochenende zu verabschieden.« »Das wäre eine schlechte Idee«, denkt Danny, vermutet jedoch, dass Pat Grady genau die Sorte Junge ist, die allerhand schlechte Ideen hat. »Heute bohnern wir die Räume im neuen Flügel, fangen Raum 12 an, schieb alle Tische auf eine Seite und staple jeweils zwei aufeinander. Dann gehst du in Nummer 10 und tust dasselbe. Ich komme mit der Poliermaschine nach. Falls Pat doch noch auftaucht, soll er dir helfen.« »Ja, Mr. Coughlin.« »Den Mister kannst du dir schenken, Kleiner. Sag einfach Danny zu mir. Meinst du, das kannst du dir merken?« Jesse grinst. »Ja, Sir. Das mit dem Sir lässt du ebenfalls bleiben. Und jetzt ab mit dir, falls du nicht erst einen Kaffee brauchst, um in Gang zu kommen.« »Hab mir schon auf der Herfahrt an der Totaltanke einen besorgt.« »Gut gemacht. Ich muss was in der Bibliothek nachschauen, dann mache ich mich auch ans Werk. Soll ich schon mal die Poliermaschine rausholen?« Danny grinst, der Junge gefällt ihm. »Ah, hoffst du etwa auf eine Lohnerhöhung?« Jesse lacht, »die kriege ich sowieso nicht.« »Gut, hier in Wilder County sind die Republikaner am Ruder und die halten uns knapp. Aber klar, hol den Polierer raus und schieb ihn runter zur 12. Übrigens, ich wollte schon immer mal fragen, ob du wohl nach dem anderen Jesse Jackson benannt bist, dem berühmten.« »Ja, Sir, ich meine Danny.« »Du schaffst es auch mal so weit wie der, Kleiner. Da habe ich volles Vertrauen.« Danny nimmt seine Thermosflasche in die Bibliothek mit, ein weiterer Vorteil der Sommerferien.